Traumgesicht, es ist so mild und engelgleich und doch so bleich, so schmerzenreich und nur die Lippen, die sind rot, bald aber küsst sie bleich der Tod, erlöschen wird das Himmelslicht, das aus den frommen Augen bricht. Dein Angesicht so lieb und schön, das hab ich jüngst im Traum gesehen. Es ist so mild und engelgleich und